Im März 1907 stampfte der Dampfer California westwärts über den Atlantik. Von Le Havre war das Schiff vor Wochen nach New York aufgebrochen. An Bord befanden sich hunderte Auswanderer, die ihre billigen Koffer mit Grasstricken zugebunden und im Zwischendeck verstaut hatten. Der Dampfer wurde mit Kohle betrieben. Tag und Nacht schaufelten Heizer im Bauch der Schiffe Steinkohle in die vier Öfen. Die rußverschmierten Männer schoben 4-Stunden-Schichten in Extremtemperaturen von bis zu 70 Grad. Alle paar Schippen Kohle hasteten sie zu einem Rohr, das nach oben aufs Deck führte, und saugten die kalte Atlantikluft ein, die hindurchströmte. Die Arbeit dieser Heizer war es, die Millionen Italienern und anderen Einwanderern ermöglichte, von Dampf getrieben Ellis Island zu erreichen. Hätten die Passagiere der California ihre Besatzung genauer beachtet, wäre ihnen etwas Sonderbares aufgefallen. Einer der Heizer nämlich wurde anscheinend niemals schmutzig. Ja, er schien überhaupt nie einen Finger krumm zu machen. Er war schmächtig, hatte olivfarbene Haut, stechende Augen und eine markante Narbe vom linken Ohr bis zum Mundwinkel. Er wirkte ruhig und entschlossen, zeigte jene Eigenschaft, die unter Italienern Pazienza genannt wurde. Der Heizer sinnierte viel und sprach nur wenig, sofern er nicht gereizt wurde. Dann aber strömten die Sätze nur so aus ihm heraus, was bewies, dass er seine Gedanken zuvor bestens geordnet hatte. Impulsivität war seine Sache nicht. Auf Fragen nach seinem Namen sagte er, er heiße Giuseppe Balstieri. Passagiere aus Neapel, die dem Mann bereits einmal begegnet waren, gingen ihm höchstwahrscheinlich während der Reise aus dem Weg, denn er war weder ein Heizer noch ein gewöhnlicher blinder Passagier, und sein Name war auch nicht Giuseppe Balstieri. In Wahrheit hieß er Enrico, auch bekannt als Ericone, Alfano, und war der König der neapolitanischen Camorra. Alfano war in Italien für seine Grausamkeit bekannt und hatte, wie es sich für einen Mafioso gehörte, in der Vergangenheit mehrfach unter Mordanklage gestanden. Das gemeine Volk sah Alfano als Halbgott, schrieb die New York Times. Man glaubte, Kugeln können ihm nichts anhaben und kein Verfolger ihn ergreifen. Angeblich war Alfano mächtig genug, seine Leute im italienischen Parlament unterzubringen. Er berechnete sogar den Elektrizitätswerken Neapels eine monatliche Gebühr dafür, ihre Leitungen nicht zu stehlen. Nun darf man aber nicht denken, Gestalten wie Alfano und andere große Mafiosi hätten ihren Landsleuten nur Angst eingejagt. Der durchschnittliche Sizilianer sah Männer wie ihn sehr viel differenzierter. Alfano war ein uomo di rispetto, eine Respektsperson. Einer, der seinem Schicksal, ein Leben in Miseria, voll Leid und Plackerei, ein Schnippchen geschlagen hatte, indem er zum Bandit geworden war. Und doch auch mehr als das. Norditaliener aller Klassen sind ständig mit der Anhäufung von Wohlstand beschäftigt, schrieb der Historiker Hannah Hess. Süditaliener wollen vor allem, dass man ihnen gehorcht, sie bewundert, respektiert, fürchtet und beneidet.